Schwarz. Meine Kleidung, schwarz trägt jeder hier. Schwarz, nicht weiß, von Kopf bis Fuß. Schwarz. Ich lebe allein in einem kalten Raum, von der Außenwelt abgeschirmt, von der Dunkelheit verschleiert. Keine Fenster, keine Schränke, nur ein Bett schmückt diesen Raum. Die Wände sind kahl, Licht gibt es nicht. Nur eine Kerze spendet mir ein wenig Wärme und Licht. Von der Decke fallen Tropfen genau auf mein Bett. Das Haus ist alt, zerfallen. Ich bin der einzige Bewohner, denn ich liebe die Einsamkeit, seitdem meine Sonne unterging. Schwarz ist meine Kleidung, schwarz trägt jeder hier. Schwarz, nicht weiß, von Kopf bis Fuß, schwarz. Mein Weg ist hart und schwer. Das Schwarz frisst mich gänzlich auf. Der Himmel, die Straßen, die Häuser, alles, alles ist in meinen Augen schwarz. Freunde habe ich keine mehr. Die Welt liegt für immer im Dunkeln. Nach Freude zu streben beherrschte mein Leben bis zu deinem Todestag. Bis zu deinem Todestag. Jetzt ist alles. Jetzt ist alles. Schwarz ist meine Kleidung. Schwarz trägt jeder hier. Schwarz, nicht weiß, von Kopf bis Fuß. Schwarz. An deinem Grab. Ich fühle, hier bin ich nicht mehr allein. Der schwarze Rabe ist jedes Mal da. Ich spreche zu ihm wie zu dir. Ich weiß, er will mir sagen, ich soll dir folgen, dann wäre ich für immer bei dir. Schwarz ist meine Kleidung. Schwarz trägt jeder hier. Schwarz, nicht weiß, von Kopf bis Fuß. Schwarz ist meine Kleidung. Schwarz trägt jeder hier. Schwarz, nicht weiß.